die Sonne scheint, es wird halt sicher schön. Gelegenheit spazieren zu gehen. Die Freunde kommen, wir ziehen gleich los. Mit Picknickkorb und Anorak los. Der Klee ist nass, greif doch zu, was dich noch hält. Es ist nur du, es ist doch klar. Sag, worauf wartest du? Klee ist nass, greif doch zu, was dich noch hält. Es bist nur du, dein Glück ist da. Komm, sieh nicht länger zu. Am Dorfkanal weht heute ein frischer Wind. Die Entenmutter sucht ihr kleines Kind. Ein Schiff fährt tutend vorbei. Wir rufen ganz fröhlich Ahoi! Der Klee ist nass, greif doch zu, was dich noch hält. Es bist nur du, es ist doch klar. Sag, worauf wartest du? Klee ist nass, greif doch zu, was dich noch hält. Es bist nur du, dein Glück ist da. Komm, sieh nicht länger zu. Der Weg führt in einen dunklen Wald. Die Bäume scheinen unendlich alt. Geheimnisvolle Stille neben uns. Sitzt der Waldschrat auf seinem Baumstumpf. Der Klee ist nass, greif doch zu, lass dich noch hält. Es bist nur du, es ist doch klar. Sag, worauf wartest du? Klee ist nass, greif doch zu, was dich noch hält. Es bist nur du, dein Glück ist da. Komm, sieh nicht länger zu.